ndeko e likambo ya mabele oh mama mama mama mama mama mama mama mambo mamiondo ya ye mabwije mabwije mambo mamiondo ya mabwije mabwije kia ya kifridi ya ye mabwije mabwije mambo mamiondo ya mabwije mabwije ingaga kimeni ya ye mabwije nangola mambo mamiondo ya mabwije Kifuidi ya ye mabwite na Mozambique Mambo mamiondo ya mabwite mabwite Oh, ekwe bandeto edikambo ya mabele Mambo mamiondo ya mabwite mabwite Oh, almikar cabral na Guinea-Bissau Mambo mamiondo ya mabwite mabwite Mambo mamiondo ya mabwije mabwije Oh oh oh oh oh oh na Mozambique Mambo mamiondo ya mabwije mabwije Oh na bibi bate kodi kambo ya mabele Mambo mamiondo ya mabwije mabwije Oh na Rhodesi bande ko Joshua Nkomo Mambo mamiondo ya Mambo mamiondo ya mabwije mabwije